Und natürlich, nur mit Fußball ist das Volk so leicht zu verführen. Ein Tor, bitte schießt endlich dieses eine verdammte Tor. Und dann schießen sie es und alles ist verziehen. Kontrabanda! Kontrabanda! Kontrabanda! Kontrabanda! Kontrabanda! Kontrabanda! Kontrabanda! Kontrabanda! Kontrabanda! Kontrabanda! Kontrabanda! Kontrabanda! Andarra! 91.4 de la FM, Barcelona. Wir wollen Ihnen auch heute wieder die Welt so darstellen, wie sie ist, hier im Niemandsland. Als Tragödie und als Komödie. Als Farce und als bitteren Ernst. Als Paradies und als Hölle. Als Original und als Fälschung. Als wissenschaftliches Phänomen und als abergläubischen Hokuspokus. Als Hochkultur und Schmierenkomödie. Die Welt, wie sie ist. Ferne Zukunftsmusik und direkte Vergangenheitsbewältigung. Die Welt als der Zeit voraus und als weit hinter dem Mond. Alles dies und doch nichts davon. Willkommen im Niemandsland. Es ist Samstag, der 31. Oktober 2015. Land. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Strahlender Herbsttag hier im Zentrum von Barcelona, blauer Himmel, laues Lüftchen. Relativ wenig Touristen im Zentrum, die Touristendichte hat abgenommen. We'll be right back.

Sätze, die da reich und glücklich machen. Und sie zeigt ihren kleinen weißen Hintern mehr wert als eine kleine Fabrik. Zeigt ihn gratis den Gaffern und Straßenkindern der Welt profanen Blick. Das gibt immer solche Sachen, wenn man sich ein einziges Mal vergisst. Das kann höchstens mal eine machen, die auf keinen Menschen angewiesen ist. Wer über sich selber den Sieg erringt, erringt auch den Lohn. Ach, war das schwierig, alles einzurenken, Abschied zu nehmen von Fernando und sich bei Edward zu entschuldigen und die langen Nächte, wo ich meine Schwester weinen hörte und sagen: Es ist richtig so, Anna, aber so schwer. Schon vor Jahren hat er gesagt, bitte helft vor Ort. Die arabischen Nachbarn haben die Syrer im Stich gelassen. In der Europäischen Union herrscht Chaos. Dabei ließe sich manches tun. Diese Worte stammen von Rafik Shami, der vor knapp einer Woche ein Interview gegeben hat, der Frankfurter Rundschau, genauer gesagt. Und ich möchte einmal zitieren aus einem Artikel, den Rafik Shami dann auch geschrieben hat. Er sagt: Wenn ich jetzt die Bilder von den vielen Flüchtlingen aus Syrien sehe, empfinde ich als erstes eine Wut. Denn die arabischen Nachbarn lassen ihre Brüder und Schwestern in Syrien im Stich. Dabei gibt es Araber, die haben so viele Milliarden, mit denen sie nichts mehr anfangen können. Einige Schweizer Banken zahlen diesen Kunden keine Zinsen mehr, sondern verlangen sogar Gebühren, weil das so viel ist. Die Syrer hätten gar nicht so viel Geld benötigt, um die Notzeit zu überbrücken. Sie wollen nicht wie Prinzen leben, aber eben auch nicht im Schlamm. Diese Syrer wären dann in ihrer arabischen Umgebung geblieben und hätten ihre arabische Kultur weitergepflegt und hätten schnell nach Syrien zurückkehren können. Diese Wut wird umso stärker, wenn ich an Dubai denke, das sich zu einem Hort der Verbrechergelder entwickelt hat. So hat der Cousin von Assad 6,5 Milliarden Dollar von Syrien aus nach Dubai geschafft. Das ist geklaut vom Schweiß und Blut des syrischen Volkes, von seinem Leben und seinem Fleiß. Dies hat auch dazu geführt, dass wir immer am Minimum leben müssen. Dabei wird eines Tages dafür bezahlt werden müssen. Aber vermutlich erleben wir das nicht mehr. Da ist etwas krank in der arabischen Gesellschaft. Wütend bin ich auch auf die anderen Nachbarländer, auf den kleinen Libanon, der Hezbollah erlaubt, auf syrischem Gebiet Syrer in ihren Dörfern zu töten. Auf den Irak, die schiitischen Milizen schickt. Alle mischen sich ein. Wir sind zu einer Arena geworden. Wo gab es das schon mal, dass die Hälfte der Bevölkerung auf der Flucht ist? In der EU gibt es ein massives Scheitern, ein Chaos. Schon vor Jahren habe ich gesagt, bitte helft vor Ort, dann würden die Flüchtlinge dort auf ewig mit der westlichen Demokratie verbunden sein. Jedem Extremisten würden sie sagen, geh weg. geweckt, denn der Westen hat uns das Überleben ermöglicht. Wir wären krank ohne dessen Medizin und Medikamente. Wir wären hungrig ohne dessen Hilfe. Das wäre tausendmal vernünftiger gewesen, als zu warten, bis der Strom der Flüchtlinge nach Europa durchbricht. Ich habe in Tübingen eine Flüchtlingsgruppe gegründet, die heißt Shams und kümmert sich um syrische Kinder und Jugendliche. Kinder sind die wahren Verlierer eines jeden Krieges, in das Elend hineingestürzt worden von den Erwachsenen. Wir betreuen eine Schule in der Türkei und eine in Jordanien sowie einen Kindergarten im Libanon. Dort läuft es nach unseren Regeln ab. Da sitzen Mädchen und Jungen zusammen. Wer das nicht will, muss woanders hingehen. Ich frage mich, wenn ich das erreiche, zusammen mit 10 deutschen Akademikern, dass 300 Kinder nicht mehr leiden müssen. Warum schafft das die Europäische Union nicht? Die deutsche Bevölkerung zeigt eine wahnsinnige Euphorie und Herzlichkeit. Natürlich gibt es die Gefahr, dass die Stimmung kippt. Sie ist auf Dauer nicht haltbar. Das klappt bei den ersten 50.000 Flüchtlingen. Aber man kann nicht euphorisch sein gegenüber allen, die kommen. Trotzdem, ich bin ja als Autor ein Nomade und beobachte die Menschen zwischen Freilassing und Hamburg und sehe, wie herzlich, großzügig und mutig die Menschen sind. Sie sind aber auch unbeholfen. Eine Frau hat mir erzählt, sie habe einem Araber angeboten, ihm Deutsch beizubringen, worauf der erwidert habe, er lasse sich nicht von einer Frau unterrichten. Die Frau fragte mich, was sie tun solle. Das hat mich sehr gewundert. Ich habe ihr geraten, dem Mann zu sagen, dann pack deine Koffer und geh. Hier in Deutschland sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Dafür haben wir jahrhundertelang gekämpft. Das hätte der Mann im Übrigen in Damaskus auch nicht sagen dürfen, weil es dort Lehrerinnen gibt, sogar weibliche Polizeioffiziere. Die Politik in Deutschland hat leider kein Konzept. Heute so und morgen so. Grenzen sind notwendig, wie bei einem Körper. Ohne Grenzen verlieren wir alle Organe. Auch Deutschland braucht Grenzen. Wir müssen ehrlich bleiben und sagen, bis hierher können wir, aber nicht weiter. Die großzügige Aufnahme der Flüchtlinge, nicht nur in Deutschland, birgt natürlich auch noch eine andere Gefahr. Die der Entleerung in Syrien. All die Kräfte, die eines Tages Syrien wieder aufbauen könnten, fehlen. In Syrien heißt es, dass auf 10.000 Personen ein Arzt kommt. Geht ein Arzt, wie vielfach geschehen, nach Kanada oder Australien, dann ist sein Kollege in Damaskus plötzlich für 20.000 oder 40.000 Personen zuständig. Die kommen nie wieder, wenn sie erst einmal in den Genuss der Freiheit und der Demokratie gekommen sind. Das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung. Ich rede hier in Deutschland ohne Angst, ohne zu prüfen, ob jemand mithört und ohne zu überlegen, was mit mir passiert, wenn ich mich von ihnen verabschieden werde. Diese Ärzte, Architekten, Studenten oder Abiturienten, die fliehen und jetzt Deutsch oder Französisch oder Englisch lernen, sind für Syrien verloren. Eine Gefahr bei einer Massenaufnahme ist schließlich, dass man die Unterwanderung nicht kontrollieren kann. Plötzlich ist egal, wer kommt. Das verstehe ich nicht. Kurzfristig führt das alles zu Stimmengewinnen bei den Populisten und den Rechtsradikalen. Wir müssen uns überlegen, wie wir damit umgehen und wie wir darauf reagieren. Denn die Wut formiert sich langsam. Man hätte uns fragen können, uns Syrer in Europa. Ich hätte gesagt, bitte helft, aber helft dort unten. Das waren Worte des syrisch-deutschen Schriftstellers Rafik Shami. In einem Gespräch mit der Frankfurter Rundschau. Und das Gespräch wurde aufgezeichnet von Herrn Martin Dehlen. Sophia oder der Anfang aller Geschichten lautet der Titel des neuen Buches von Rafik Shami. Humor und Geduld sind die beiden Kamele, mit denen man jede Wüste durchqueren kann. So lautet ein arabisches Sprichwort, das Rafik Shami in seinem neuen Roman Sophia oder der Anfang aller Geschichten zitiert einen Roman, der von einem Mann handelt, der nach 40 Jahren im Exil in seine Heimatstadt Damaskus zurückkehrt. Hallo, Rafik Shami, grüße Sie. Sie sind jetzt selber 4 Jahrzehnte im Exil. Ist Ihnen in diesen 4 Jahrzehnten dem arabischen Sprichwort zum Trotz irgendwann das Lachen nicht doch vergangen? Nein, weil Lachen eigentlich eine Tankstelle für den Widerstand, langfristig im Exil zu leben, sonst geht man unter. Lachen gibt viel Kraft und öffnet auch den Kopf für schwierige Inhalte. Deshalb liebe ich das Lachen auch. Sie sind vor Hafiz al-Assad geflohen. Inzwischen ist sein Sohn Bashar an der Macht. Welche Gründe gibt es nach wie vor für Sie, im Exil zu leben? Ganz einfach, ganz schlicht ist das. Die Freiheit, die fehlende Freiheit, die fehlende Würde, die Anerkennung der Würde der Menschen, die Demokratie, die fehlt. All diese, was einen Schriftsteller auf lange Sicht erstickt eigentlich. Wenn Sie immer rote Linien beachten sollen, immer versuchen sollen, dem Zensor gerecht zu werden, dann werden Sie Ihrem Roman nicht mehr gerecht. Ich habe mich für den Roman entschieden, für die Literatur entschieden und ich habe damit wirklich Glück gehabt. Zum Glück auch Ihrer Leser. Ziemlich genau in der Mitte Ihres Romans sagt eine Figur, warum gibt es eigentlich keinen wirklich guten arabischen Kriminalroman? Die Frage darf ich an Sie weiterreichen. Sie würden lachen, ich habe das 2 Jahre untersucht, weil mich das genervt hat, warum ein kleines Volk wie die Schweden die Welt mit solchen wunderbaren Mankel und andere Autoren, und wir, 300 Millionen Araber, bringen wir das nicht fertig. Der Grund ist, kein Kommissar wagt es, bestimmte Kreise zu verhören. Da wandert er ins Gefängnis. Also deshalb, jeder im Volke weiß, ein Kommissar darf diese Kreise, diese elitäre Kreise oben nicht fragen. Also wieso soll er im Roman das dürfen? Ich würde ja behaupten, es gibt nun einen guten Krimi. Ihr Roman, der hat ja durchaus Züge eines Kriminalromans, zumindest eines Agenten-Thrillers. Ja, Thriller habe ich das geplant. Also, das ist wahr. Aber es ist noch auf Deutsch. Ja? Wir reden über die fehlenden Romane auf Arabisch. Also das ist ja, viele Autoren, die im Ausland schreiben, schreiben schon frei. Und den Roman habe ich so geplant, ein Thriller wird umgarnt von einer Liebesgeschichte. So dass das so beide Faktoren existieren. Einmal die Poesie und einmal die Spannung. Sie siedeln Ihre Romanhandlung ja vor dem syrischen Bürgerkrieg an. Glauben Sie tatsächlich, in Zeiten, wo der syrische Bürgerkrieg jetzt 220.000 Tote gefordert hat, wo Fassbomben an der Tagesordnung sind, wo der islamische Staat auf dem Territorium von Syrien agiert, dass das Umstände sind, wo noch Liebesgeschichten gedeihen können? Ja. Ich muss aber etwas ausholen. Ich schreibe keine Revolutionromane. Revolutionen interessieren mich als Mensch. Die Umwälzungen oder der Standhalten der Dinge, wie Revolution eigentlich heißt. Mich interessiert die Zeit davor. Das Beben in der Gesellschaft, wo anfangen die Risse aufzugehen. Deshalb endet das Roman. Da gibt es mal ein sehr schönes Bild in Ihrem Roman, wo jemand sagt, ich bin kein Seismograf, ja. Ich bin eine Taube. Ja. Ein Seismograf zeigt das Beben an, wenn es geschieht. Die genau. Taube ahnt es vorher. Genau. Sind Sie eine Taube, Rafik Shami? Ich hoffe sehr, mit diesem Roman die Rolle einer Taube gespielt zu haben. Und das interessiert mich. Wenn die Risse anfangen zu kommen, dann werden die Leute nackter. Die werden nicht schlechter und nicht besser. Ich komme zurück auf Ihre Frage, aber ich muss etwas umerzählen. Die werden nicht besser und nicht schlechter. Die werden aber klarer, nackter. Diese Angst kommt auf die Oberfläche, diese Verstummung kommt auf die Oberfläche, diese nicht mal Antworten, warum wir keinen Krimi haben, kommt, da wird das deutlich. Und in diesem Zustand, das habe ich wirklich recherchiert, hilft die Liebe, diese katastrophalen Fassbomben und Giftgas und keine Sicherheit mehr und nicht mal der Morgen ist bekannt, was das wird, hilft nur die Liebe eigentlich. Und die halten zusammen. Ich telefoniere fast täglich mit Damaskus, mit Freunden, mit Verwandten. Eigentlich zählt nur die gute Freundschaft und die gute Liebe zurzeit. Nicht das, was sie besitzen, nicht das, was sie akademisch können, welche mathematische Gleichungen sie können. In dieser schweren Zeit hilft, dass sie geben und nehmen durch die Liebe, ohne auf Verluste oder Gewinne zu schauen, wie im normalen Alltag. Das war der Schriftsteller Rafik Shami. Das Interview stammt vom 11. September 2015. Rafik Shami bezeichnet sich selbst als deutscher Schriftsteller syrischer Abstammung. Der promovierte Chemiker übrigens ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart. In seinem neuen Roman erzählt er von der Macht der Liebe, wie wir gerade gehört haben. Diese entwickelt sich in Damaskus zwischen der jungen Sophia und einem jungen Mann, Karim. Doch sie heiraten nicht. Anstattdessen nimmt Sophia einen reichen Goldschmied zum Ehemann. Aber die Wege der beiden kreuzen sich wieder. Das ganze Gespräch, das Rafik Shamir mit Dennis Scheck geführt hat, kann man auf YouTube finden unter Rafik Shami, Sophia oder der Anfang aller Geschichten. Hier erzählt der Autor von seiner Beziehung zu Deutschland als neue Heimat und verrät einen großen Wunsch. Zeitung steht, ist Anna schon in Baltimore und um sie schießen sich allerhand Leute tot. Wenn sowas in der Zeitung steht, das ist gut, das macht einen Namen und hilft einem Mädchen vorwärts. Wenn sie dann nur nicht zu ihr ist, sonst macht man sich nichts mehr aus ihr. Sonst macht man bald einen großen Bogen um sie. Niemandslandgeschichte. Aus dem Atlas der Globalisierung. 1929. Die erste fast globale Finanzkrise. Die Weltwirtschaftskrise der 1920er Jahre ist im Rückblick eine späte Reaktion auf den Ersten Weltkrieg. Zugleich läutete sie die Herrschaft der Finanzmärkte über das kapitalistische Wirtschaftssystem ein. In den 1920er Jahren erlebte die New Yorker Börse einen Höhenflug. Viele Anleger nahmen Kredite auf, um an der Wall Street Aktien zu kaufen, deren Menge sich dadurch zwischen 1924 und 1929 verdreifachte. Der Börsenindex Dow Jones stieg von rund 100 Punkten im Jahr 1923 auf sein Maximum von 381 Punkten im September 1929. Am 3. Oktober 1929 stürzten die Kurse plötzlich in den Keller. Innerhalb einer Woche wurden 13 Millionen Aktien verkauft. Bei normalem Handel waren es 4 Millionen. Damit kündigte sich der Börsencrash an. Die Banken versuchten verzweifelt, mit Stützungskäufen die Krise zu vermeiden, aber das half nicht lange. Am 29. Oktober wechselten in nur 2 Stunden 16 Millionen Aktien den Besitzer. Die Kurse brachen endgültig ein. Die USA versanken innerhalb von 3 Jahren in der Depression. Im Sommer 1932 erreichte der Dow Jones mit 41 Punkten seinen Tiefststand. Die Zahl der Firmenpleiten vervierfachte sich. In der Industrie halbierten sich Produktion und Gewinne. In der Landwirtschaft sanken die Preise um 60% und ein Viertel der aktiven Bevölkerung wurde arbeitslos. Auch in den europäischen Volkswirtschaften, die nach dem Ersten Weltkrieg von US-amerikanischen Krediten abhängig geworden waren, machten sich ab dem Frühjahr 1930 die Folgen des Börsencrachs bemerkbar und verstärkten die jeweils nationale ökonomische Krise. Die Regierung Großbritanniens musste im September 1931 das Pfund abwerten und überdies die Golddeckung der eigenen Währung aufgeben. Ein deutliches Zeichen dafür, dass Kapitalanleger der wirtschaftlichen Stabilität eines Landes misstrauen. In Deutschland waren 1927 6,2% der Arbeitskräfte arbeitslos. 1930 stieg der Anteil auf mehr als das Doppelte, 15,7%. Ende März 1930 trat Heinrich Brüning, Mitglied der katholischen Zentrumspartei, das Amt des Reichskanzlers an. Ohnmächtig musste seine Regierung zusehen, wie sich nach dem New Yorker Börsencrash amerikanisches Kapital aus Europa zurückzog und keine Kredite mehr vergeben werden konnten. Im Juli 1931 mussten alle deutschen Banken für mehrere Tage schließen. Deutschland war praktisch zahlungsunfähig. In dieser Lage vertrat Brüning eine strenge Deflationspolitik mit starken Lohnkürzungen. Anstatt damit jedoch, wie erhofft, die ausländischen Märkte zurückzuerobern, schwächten diese Maßnahmen den Binnenkonsum und ließen das Staatsdefizit weiter anwachsen. Anfang 1932 war Deutschland trotz einiger Umschuldungsmaßnahmen nicht mehr in der Lage, die Reparationszahlungen zu leisten, zu denen es nach dem Versailler Vertrag und dem modifizierten Young-Plan von 1929 verpflichtet war. Im Abkommen von Lausanne vom 9. Juli 1932 wurde Deutschland zwar von den Reparationsverpflichtungen bis auf eine nie gezahlte Abschlusssumme von 3 Milliarden Reichsmark befreit, doch nutzten insbesondere die Nationalsozialisten die Eingeständnisse der deutschen Delegation für ihre Hetze gegen die Regierung. Im Jahr 1932 hatte sich die Arbeitslosenrate mit 30,8% gegenüber 1930 nahezu verdoppelt. Im Februar zählte man 6,2 Millionen Arbeitslose. Ein großer Teil der Bevölkerung lebte in Armut. Nur knapp die Hälfte der Arbeitslosen bezog Arbeitslosenunterstützung. Von diesem Niedergang und der sozialen Polarisierung profitierten vor allem die Nationalsozialisten. Noch 1928 hatte die NSDAP bei den Reichstagswahlen ganze 2,6% der Stimmen erhalten. 1930 stieg der Anteil auf 18,3% und am 31. Juli 1932 war sie mit 37,4% die stärkste Partei im Reichstag. Führende Industrielle und auch die Finanzwelt unterstützten die NS-Bewegung, um in der Krise die Ansprüche der politisch freilich zersplitterten Arbeiterbewegung im Zaume zu halten und die vermeintliche Gefahr einer bolschewistischen Revolution zu bannen. Schließlich sorgte die Elite aus Bankern, Militärs und einflussreichen Politikern dafür, dass Hitler am 30. Januar 1933 von Reichspräsident Hindenburg zum Kanzler ernannt wurde. Die Wirtschaftskrise indes hatte im vierten Quartal 1932 ihren Höhepunkt erreicht. Die NS-Propaganda verstand es, die beginnende Erholung als Hitlers Verdienst darzustellen. So entstand der in Deutschland zum Teil heute noch verbreitete Mythos, Hitler habe die Arbeitslosigkeit beseitigt. Über den ab 1933 in vielen Ländern der Welt langsam einsetzenden Aufschwung schwiegen die Nazis hingegen. Auch in Frankreich litt die Bevölkerung unter der Krise, allerdings mit ganz anderen politischen Folgen. Die wirtschaftliche Krise weitete sich erst ab 1933 aus. Es gab 310.000 Empfänger von Arbeitslosengeld, tatsächlich arbeitslos waren aber 750.000 Menschen. Am 24. Oktober 1934 rief Maurice Thoré im Namen der Kommunistischen Partei alle demokratischen Kräfte auf, gegen die Front der Reaktion und des Faschismus die Volksfront der Freiheit, der Arbeit und des Friedens zu schaffen. Diese Forderung entsprach den neuen Direktiven der Kommunistischen Internationale, nachdem deren Strategie Klasse gegen Klasse gescheitert war, die in Deutschland dazu geführt hatte, dass die KPD die Sozialdemokraten als Sozialfaschisten verschrie. Die Parteien der Französischen Volksfront propagierten in dem gemeinsamen Programm vom Januar 1936 den Kampf gegen die Krise und gegen die faschistischen Organisationen, die sie zum Wohle der Reichsten ausnutzen. Bei den Parlamentswahlen am 26. April und am 3. Mai 1936 siegte die Volksfront mit 45,9% der Stimmen. Am 4. Juni 1936 wurde der Sozialist Léon Blum mit der Regierungsbildung beauftragt. Eine Mitte Mai beginnende Streikwelle zwang die Arbeitgeber am 7. Juni zum Abschluss der Matignon-Verträge mit den Gewerkschaften. Darin wurden den Arbeitnehmern eine Reihe neuer Rechte zugestanden, wie die Zulassung von Gewerkschaften, die Wahl von Betriebsräten, das Streikrecht, die 40-Stunden-Woche, Tarifverträge, bezahlter Urlaub und Arbeitslosengeld. Die Kommunisten unterstützten die Regierung, waren jedoch nicht an ihr beteiligt. Die Volksfrontregierung hielt sich bis zum 24. Juni 1937. Ihre Wirtschaftspolitik wurde von vielen Seiten scharf kritisiert. Dennoch war Frankreich einer der wenigen Staaten, in denen die Weltwirtschaftskrise von 1929 mit Maßnahmen beantwortet wurde, die der Bevölkerungsmehrheit zugute kamen und die lange Zeit als unveräußerliche Errungenschaften galten. Fazit: Die von der Spekulation ausgehende, aber nicht in ihr gründende Weltwirtschaftskrise hatte weitreichende soziale und politische Folgen. Wie der britische Wirtschaftshistoriker Adam Tooze schreibt, gingen 1932 sowohl die liberalen als auch die sozialistischen Konzepte zur Überwindung der weltweiten Wirtschaftskrise im ohrenbetäubenden Geschrei des Wirtschaftsnationalismus unter. Bücher und Literatur, die wir zum Thema Weltwirtschaftskrise 1929 empfehlen. Da ist zuerst einmal John Kenneth Galbraith, Der große Crash 1929, Ursache, Verlauf, Folgen. Erschienen in München beim Finanzbuchverlag 2008. Dann Eric Hobsbawm, Das Zeitalter der Extreme, Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, erschienen bei DTV in München 1998. Ferner Adam Tooze, Ökonomie der Zerstörung, die Geschichte der Wirtschaft im Nationalsozialismus, München 2007 bei Siedler erschienen. You're listening to Niemann's Land. Niemandsland 91.4 FM by Contrabanda. Estáis escuchando Niemandsland, un programa no siempre y no solo en lengua alemana, aquí en Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. In Nürnberg findet die 20. Ausgabe der linken Literaturmesse statt. Wir wollen aus diesem Anlass ein paar neue Bücher vorstellen, unter anderem eins über Wladimir Putin, dann eins über die Treuhand und die neuen Oligarchen im Krieg gegen den Terror. Die Junge Welt bringt auf ihrer Homepage heute außerdem ein Interview mit Tariq Ali. Über die extreme Mitte, die Linke und ihre Obsession mit dem Euro, die totale Kapitulation von Syriza in Griechenland und den neuen Vorsitzenden der britischen Labour-Partei. Darum geht's in einem Gespräch mit Tariq Ali. Der ist 1943 in Lahore in Pakistan geboren und seit den 60er Jahren lebt er in London. Tariq Ali gehört zu den führenden Köpfen der Bewegung gegen den Vietnamkrieg. Bis heute nimmt Ali als Autor, Aktivist und Mitherausgeber der New Left Review dezidiert sozialistische und antiimperialistische Standpunkte ein. Interessantes Interview in der Jungen Welt kann man nachlesen heute auf der Homepage. Dann gibt es zwei Bände, die Sowjetunion nach dem Kollaps, zwei Bände mit Gesprächen zwischen Kai Ehlers und Boris Kagalitsky über die Perestroika, auch interessant. Um was es wirklich geht, das Buch Putin, Innenansichten der Macht, präsentiert einen von westlichen Medien bösartig verzeichneten Staatsmann. In den Monaten der sogenannten Krim-Krise mussten sich bedachtsame Politikjournalisten daran gewöhnen, von weniger nachdenklichen Kollegen Putin-Versteher genannt zu werden. Das war nicht als Lob gedacht. Putin-Versteher war ein Schimpfwort für Altlinke, die aus dem wirtschaftlichen und politischen Ende des kommunistischen Ostblocks nicht nur nichts gelernt hatten, sondern diese eine große Wahrheit leugneten, die der ehemalige US-Präsident Ronald Reagan bereits 1983 formuliert hatte und an der sich bis in die Gegenwart hinein nichts geändert haben soll. Dass die Sowjetunion und deren Nachfolgestaat, die Russische Föderation, das ewig währende Reich des Bösen ist. Das glauben seit Putin sogar Berichterstatter und Meinungsmacher in Frankreich, die den tiefen bis in religiöse Dimensionen reichenden Glauben deutscher Redakteure an die US-amerikanische Formel von Freiheit und Demokratie bis dahin zu belächeln pflegten. Der Abschuss der malaysischen Passagiermaschine mit der Kennung MH17 über der Ostukraine unter bis heute ungeklärten Umständen, bei dem am 17. Juli 2014 alle 289 Passagiere ihr Leben verloren, wurde zum Abgrund deutsch-europäischen Journalismus, der nicht etwa in einer der gewohnt hetzerischen Schlagzeilen des Massenblattes Bild seinen Tiefpunkt erreichte, sondern in der finalen Forderung auf der Titelseite des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Stoppt Putin jetzt! Als habe der Mann im Kreml gleichsam selbst die Rakete gezündet, urteilt der ehemalige Spiegelmann Hubert Seipel in seinem Buch Putin, Innenansichten der Macht, das in diesem Herbst im Hamburger Verlag Hoffmann und Kampe erschienen ist. Und als sei unter Weltgemeinschaft nur jene zu verstehen, die von den Achsenmächten USA-Deutschland als solche definiert werde. Seipels Porträt des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist sicher eines der wichtigsten politischen Bücher des Jahres. Es räumt auf mit dem furchtbaren Mist, der von den Medien nicht nur in den vergangenen beiden von Spannungen zwischen den selbsternannten westlichen Wertegemeinschaften und der Russischen Föderation geprägten Jahren, sondern von Beginn der Präsidentschaft Putin an und das Volk gebracht wurde. Dann ein Buch, das heißt Gedankenterror, Heinz-Jürgen Schneiders Roman Im Land der Lügen, beginnt mit der Verhaftung der Hauptfigur aufgrund staatlicher Verschwörungstheorien. Sehr vielversprechend. Dann ein Buch, das mehr als ein Thriller ist. Der kanadische Autor Stephen Kimber hat der Geschichte der Cuban Five nachgespürt. Dies ist nicht das Buch, das ich schreiben wollte. Es sollte ein Roman werden, eine Liebesgeschichte, die teilweise in Kuba spielt. Im Frühjahr 2009 fuhr ich nach Kuba und wurde damit konfrontiert, dass die wahre Geschichte der Cuban Five seltsamer, aber dafür interessanter ist. So beginnt der kanadische Autor Stephen Kimber den Prolog seines Sachbuches. Kimber ist Journalistikprofessor am King's College in Halifax, preisgekrönter Schriftsteller, Herausgeber, Rundfunksprecher, Autor des Romans Reparations und von 10 Sachbüchern. Für sein Anfang November auf Deutsch erscheinendes Buch über die 5 kubanischen Aufklärer, die in den USA Anschlagsvorbereitungen aufdecken halfen, erhielt er den kanadischen Evelyn Richardson Prize für das beste Sachbuch des Jahres 2014. Den Anstoß für diesen Agenten-Thriller habe ihm sein Reiseführer in Havanna gegeben, als der ihm auf die Frage, ob er denke, dass sich die Beziehungen zwischen den USA und Kuba während der Amtszeit von Barack Obama entspannen könnten, antwortete: Spielt keine Rolle, wer der Präsident der Vereinigten Staaten oder wer in Kuba im Amt ist. Nichts wird sich ändern zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten, bevor sie nicht die Sache mit den Fünfen lösen. Wer waren nun Gerardo Hernández, Ramón Lavinio, Antonio Guerrero, Fernando González und René González? Keine der beiden über sie kursierenden Versionen konnte er glauben, weder die in Miami noch die in Kuba. Außerhalb von Miami oder Kuba fragte man ihn, die Cuban wer? Seine Recherchen führten ihn hinter die Kulissen der betreffenden exilkubanischen Organisationen, ließ ihn deren geleugnete, aber dennoch zum Sturz des Castro-Regimes vorhandenen paramilitärischen Gruppen wie Alpha 66, Kommando F4 bis Omega 7 entdecken und führte ihn zu den Motiven der in Miami in einem 7-monatigen Schauprozess verurteilten Spione der kubanischen illegalen Agenten, die weitere Terroranschläge auf ihr Land verhindern wollten. Dann gibt es ein Buch, beziehungsweise ein Gespräch, 23 Stunden in der Zelle. Da geht es um Drogenvorwürfe und Diffamierungen, wie die Schweiz einen kritischen Publizisten mundtot zu machen versucht. Dazu gibt es ein Gespräch mit Alexander Dorin. Und ein Buch über die Treuhand. Nach der Einführung der D-Mark 1990 wurde die DDR rasch deindustrialisiert. Der Unmut der Arbeitslosen richtete sich aber nur gegen die Treuhand, nicht gegen die für sie verantwortlichen Politiker. Dann natürlich Krieg macht reich. James Risen, den hatten wir hier schon vorgestellt, hat ein Buch geschrieben über die neuen Oligarchen im Krieg gegen den Terror. Nach ganzen 12 Jahren hat sich der frühere britische Regierungschef Anthony Blair erstmals für Fehler im Irakkrieg entschuldigt. Ich bitte für die Tatsache um Verzeihung, dass die Geheimdienstinformationen, die wir bekommen haben, falsch waren, erklärte der ehemalige Labour-Vorsitzende dem US-Nachrichtensender CNN in einem am 25. Oktober veröffentlichten Interview. Ich bitte auch um Verzeihung für einige der Planungsfehler und natürlich unseren Irrtum in unserer Auffassung dessen, was passieren würde, wenn man das Regime beseitigt. Tatsächlich war der von den USA angeführte Feldzug 2003 mit falschen Behauptungen, Bagdad besitze Massenvernichtungswaffen und sei ein Förderer des internationalen Terrorismus, begonnen und versucht worden zu rechtfertigen. Es waren wohlkalkulierte Lügen, die von der damaligen US-Regierung unter Führung von Präsident George W. Bush und seinen Helfern in 10 Downing Street verbreitet worden waren. Der Krieg war längst beschlossen, als gefällige Geheimdienstdossiers erstellt wurden. Auf die Frage von CNN-Moderator Farid Zakaria, ob Invasion und Besatzung im Irak der Hauptgrund für das Erstarken der Terrororganisation Islamischer Staat, IS, gewesen sein, räumte Blair ein: Ich denke, das ist in Teilen wahr. Man könnte nicht sagen, dass diejenigen, die vor 12 Jahren Diktator Saddam Hussein gestürzt hätten, keine Verantwortung für die Lage im Jahr 2015 trügen. Die Entscheidung für den Krieg sei gleichwohl richtig gewesen, so der Londoner Lügner. Hunderttausende Iraker haben die Fehler von Bush und Blair mittlerweile mit ihrem Leben bezahlt. Den beiden Protagonisten haben sie Millionen US-Dollar und britische Pfund auf die Konten gespült. Im Juni 2007 war Blair von seinem Amt als Premierminister zurückgetreten. 4 Monate später wurde bekannt, dass der Brite 9 Millionen US-Dollar Vorschuss für seine Memoiren »Mein Weg, My Way« erhalten wird. Das heißt, er macht mit den Leichen der von ihm massenweise Ermordeten noch Knete. Hinzu kommen Millionengehälter für Beratertätigkeiten für die US-Investmentbank JP Morgan und im Nahen Osten. Statt wegen der Kriegsverbrechen im Irak auf der Anklagebank des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag zu landen, gehört Blair weiter zur Politschickeria des Westens. genauso wie der Texaner George W. Bush, der nach Ende seiner Amtszeit mit Memoiren und Redeauftritten ebenfalls Millionenhonorare im zweistelligen Bereich kassiert hat. Peanuts eigentlich im Vergleich zu den Milliardengeschäften, die im Rahmen des globalen Kriegs gegen den sogenannten Terror gemacht werden. In Krieg um jeden Preis, also kommen wir auf das Buch zurück, zeigt James Risen, wer die Strippenzieher und Gewinner sind. Es sind schier unglaubliche Geschichten, die der zweifache Pulitzer-Preisträger zu einem wahren Wirtschaftskrimi und Politthriller zusammengetragen hat. Risen arbeitet als investigativer Journalist bei der renommierten New York Times und ist Autor des Bestsellers State of War über die geheime Geschichte der CIA. In seinem neuen Buch zeigt er auf, wie die US-Regierung unter dem Vorwand der Terrorbekämpfung seit 9/11 einen endlosen Krieg führt, der in keinem Verhältnis mehr zur tatsächlichen Bedrohung durch Al-Qaida und Co. steht. Eine fest etablierte nationale Sicherheitselite rotiert zwischen hohen Posten im Staatsapparat, in Auftragsfirmen, Thinktanks und TV-Studios. Paul Wolfowitz etwa oder Colin Powell, David Petraeus oder Eric Holder. Alle diese Bücher vorgestellt und auch natürlich zu kaufen, und da gibt es auch Autorengespräche auf der Nürnberger Linken Literaturmesse, 20. Ausgabe. Niemand's Land. A free voice in a world of little freedom. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland. Oi, oi, oi, oi. Es ist Samstag, der 31. Oktober 2015. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland bei Kontrabanda FM. Der Spiegel kommt diese Woche mit der zweiten Titelstory über den gekauften Sommer 2006, über das gekaufte Fußballmärchen an die Kioske. Der Fall DFB. Für Ihre freundliche Unterstützung danken wir Ihnen bestens. Da sieht man Niersbach und den Kaiser Franz. Da sieht man Banker und den Fußballkaiser vereint. Und sie blicken hier doch recht lichtscheu in die Kameras. Man hatte dem Spiegel ja vorgeworfen, dass er keine handfesten Beweise habe für seine Behauptung, das Sommermärchen sei gekauft gewesen. Aber hier geht der Spiegel doch jetzt sehr tief in die Story hinein und nennt auch Ross und Reiter und alles, was dazugehört. Ich zitiere mal ein paar interessante Passagen aus der doch sehr langen Reportage über diese Affäre. Seit einer Woche also irrlichtert DFB-Präsident Wolfgang Niersbach durch die Sommermärchenaffäre. Jetzt wirft ihm sein Vorgänger Theo Zwanziger vor, die Öffentlichkeit zu belügen. Jawohl. Die wichtigste Botschaft war also, und die kam zuerst, das deutsche Sommermärchen 2006 sei nicht gekauft worden. Es gab in der Bewerbung keine schwarze Kasse. Alles war sauber, das Sommermärchen ganz wunderbar. Es geht um die berühmte Pressekonferenz letzter Woche. Noch einmal, laut Gedächtnisprotokoll von Zwanziger geht es im Telefonat darum, wer denn die 6,7 Millionen Euro tatsächlich bekommen habe. Und Schmidt sagte demnach Bin Hammam. Bin Hammam ist ein Katarer, ein gewiefter Finanzhai, der durch die Welt reist und Leute kauft und Sachen in die Wege leitet, natürlich mit viel, viel Geld und auch selber gerne die Hände aufhält bzw. seine sehr weiten Taschen und sich da manches reinstecken lässt. Gut. Aber dann beginnt er mit der Erklärung, was mit den 6,7 Millionen Euro passiert. Gut 10 Millionen Schweizer Franken, die vom Franzosen Robert Louis Dreyfus stammten. Niersbach erzählt die Story von der Provision, die die FIFA von den Deutschen verlangt habe. Ohne Provision kein WM-Zuschuss über 250 Millionen Schweizer Franken. Also habe Dreyfus letztlich für Beckenbauer gezahlt und das Geld an die FIFA geschickt. Und später, 2005, bei der Rückgabe soll das deutsche WM-Organisationskomitee das Geld an die FIFA überwiesen haben. Wie bitte? Die hat es doch schon von Louis Dreyfus bekommen. Hatte die FIFA nun zweimal 6,7 Millionen? Da blickt auch Niersbach nicht mehr ganz durch und wie das Geld dann von der FIFA an Louis Dreyfus zurückfloss, leider noch nicht aufgeklärt. Die Story ist sehr lang und geht wirklich sehr, sehr tief in die Einzelheiten. Sehr interessant für Leute, die sich für diesen Sumpf interessieren. Generell gibt es dazu einen Kommentar von Herrn Klaus Brinkbäumer. Aus diesem Kommentar lohnt sich allerdings ein bisschen zu zitieren. Er sagt, es gab einmal einen Fußball, der roh, ungestüm und romantisch war. Schon damals, das wissen wir heute, war das Spiel nicht besser als das Leben. Es wurde gewettet, auch schon gedopt und Schiedsrichter wurden gekauft. Aber damals, als wir Kinder waren, fühlte sich Fußball mit seinen Zuspitzungen und Zufällen leidenschaftlicher und manchmal sogar wirklicher als die Wirklichkeit an. Fußball ist heute ein großartiges Spiel, technisch besser denn je und rasant, doch faltenfrei poliert und entseelt und korrupt. Denn das Spiel ist in der Hand einer Clique, die es ausschlachtet. Was ist passiert? Einige wenige Geschäftemacher. Erstens haben sich den Fußball früh einverleibt. Das begann mit Robert Schwan in München und Horst Dassler bei Adidas, setzte sich fort mit Leo Kirch und Rupert Murdoch. Jenen Männern also, die eher als andere das wirtschaftliche Potenzial des schönen Spiels verstanden. Einige Funktionäre, zweitens also, wurden dann in ihre Ämter geweht und waren den Wandlungen nicht gewachsen. Die Fernseh- und Sponsorenmilliarden und mit ihnen die Scheinwerfer der Weltöffentlichkeit erreichten den Planeten Fußball in den 90er Jahren mit solcher Wucht und solcher Helligkeit, dass dieser sich nicht vorbereiten und später dann kaum anpassen konnte und wollte. Und jetzt ist es drittens auf diesem Planeten so, wie es eben ist. Jeder, der Mitglied der Clique ist, profitiert davon und jeder, der das System hinterfragt, gilt als Feind und wird abgestoßen. In anderen Welten, beispielsweise in der Politik, wäre Josef Blatter unwählbar und Wolfgang Niersbach nicht gut genug. Und Herren wie Alfred Draxler, Chefredakteur von Sportbild und zugleich Franz Beckenbauers Förderer und Schützling, oder auch Helmut Markwort, Fokus-Herausgeber und bis ins hohe Alter Verwaltungsbeirat des FC Bayern, würden dort als Fan und Handlanger der Regierenden entlarvt werden. Unser Sommermärchen, der Franz hat gesagt, dass alles sauber war. So etwas hört man nur in der Fußballwelt. Nur hier kommen so unglaublich viel Geld und so amateurhafte Strukturen zusammen. Und natürlich, nur mit Fußball ist das Volk so leicht zu verführen. Ein Tor bitte, schießt endlich dieses eine verdammte Tor. Und dann schießen sie es und alles ist verziehen. Alles? Gesetze gelten auch für den Sport. Und der Wettstreit innerhalb eines Regelwerks ist die Idee des Sports. Falls ein Märchen mit schwarzen Kassen zustande kommt, bleibt es davon nicht unberührt. Und es ist dann leider keines mehr. Der Zweck heiligt nicht die Mittel, nur in Diktaturen, aber in keiner Demokratie, in keiner internationalen Organisation und nicht einmal in dem Planeten Fußball die Mittel. Schwarze Kassen oder Korruption höhlen jedes System aus. Und hinterher ist es leider nur noch eine Hülle. Der Fußball und auch der Deutsche Fußballbund müssten eigentlich die Kraft haben, sich zu verändern. Das viele Geld sollte für die professionelle Erneuerung ausreichen, für bezahlte und obendrein kompetente Manager und nicht mit Rententricks versorgte Ehrenamtliche, sowie für Kontrolleure, die den Namen verdienen. Wenn sie die Chance nutzt, könnte sich sogar die FIFA Strukturen geben, die ihrer Macht entsprechen. Und Leidenschaft und Kritik sind ja auch keine Gegensätze. Niemand zwingt Spieler, Sportjournalisten und Zuschauer, den Verstand vor der Arena auszuschalten. Ich verlasse eben einen Artikel von Herrn Klaus Brinkbäumer, der Franz hat gesagt, erschienen im Spiegel von vergangener Woche, Nummer 44 vom 24.10.2015. Die Nachrichten vom Tage, die Tagesschau in 100 Sekunden. Tagesschau in 100 Sekunden. Russisches Passagierflugzeug in Ägypten abgestürzt. An Bord des Airbus A321 waren mehr als 220 Passagiere. Das Flugzeug war auf dem Weg vom ägyptischen Sharm el-Sheikh nach St. Petersburg. Mindestens 27 Tote bei Explosion in Bukarester Disco. Etwa 150 Menschen wurden nach offiziellen Angaben verletzt. In dem Club fand ein Rockkonzert mit einer Feuerwerksshow statt. Dabei kam es Augenzeugen zufolge zu einem Brand. Als die Besucher versucht hätten, sich in Sicherheit zu bringen, sei es zu einer Massenpanik gekommen. Vormorgigen Koalitionsgipfel zur Flüchtlingspolitik. Union und SPD beraten heute zunächst in getrennten Sitzungen. CDU-Vize Laschet forderte ein Ende des unionsinternen Streits. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Hofreiter rief Merkel und Gabriel dazu auf, sich nicht von der CSU-Führung erpressen zu lassen. Deutschland und Österreich wollen Umgang mit Flüchtlingen besser koordinieren. Dafür werden von heute an 5 Übergabestellen entlang der Grenze eingerichtet. Zuletzt war es zu chaotischen Szenen gekommen, weil tausende Flüchtlinge unabgestimmt von den österreichischen Behörden an der Grenze abgesetzt worden waren. Internationale Syrien-Konferenz in Wien endet mit Abschlusserklärung. Die Außenminister der 17 teilnehmenden Länder verständigten sich auf Eckpunkte zur Beilegung des Konflikts. Sie sprachen sich für einen Waffenstillstand und möglichst rasche freie Wahlen aus. Umstritten bleibt die Zukunft des syrischen Machthabers Assad. Das Wetter. Heute ist es meist sonnig und mild, in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Norddeutschland gebietsweise trüb. Höchsttemperaturen 7 bis 19 Grad. Thema Flüchtlinge, Thema Ausländerrechtsänderung. In den Bundesländern wächst die Kritik an den Ermittlungsverfahren, die von Amts wegen gegen alle Asylbewerber eingeleitet werden müssen, die ohne gültige Einreisepapiere deutschen Boden betreten. Da kaum ein Flüchtling ein Visum vorweisen kann, macht er sich in der Regel schon im Moment seiner Einreise sozusagen strafbar. Dies lasse sich nicht ohne weiteres mit dem Grundrecht auf Asyl und der sogenannten Willkommenskultur vereinbaren, heißt es aus dem baden-württembergischen Justizministerium, das derzeit den Vorsitz der Justizministerkonferenz führt. Hamburg fordert, Der Straftatbestand der unerlaubten Einreise solle ersatzlos gestrichen werden. Einen entsprechenden Antrag Hamburgs wollen die Justizminister auf ihrer Herbsttagung am 12. November in Berlin beraten. Die Ermittlungen belasten Polizei und Justiz. Sie müssen Strafverfahren einleiten, die später ohnehin vielfach eingestellt werden. In Schleswig-Holstein sind Staatsanwaltschaften bereits dazu übergegangen, nur noch in Einzelfällen Ermittlungsverfahren einzuleiten. Thema imperialistische Kriege, Besatzung und Bundeswehr. Bei ihrem Sturm auf die Stadt Kunduz haben die Taliban ein symbolträchtiges deutsches Wiederaufbauprojekt in Nordafghanistan zerstört. Die Misha-Maya-Brücke. Die heißt wirklich so. Die ist 80 Meter lang. Es gibt ja das berühmte Foto von 2011. Oberst Oswald Rosch und Kunduz-Gouverneur Anwar Yekdalek geben sich da die Hand. Man sieht im Hintergrund eine schlammige Landschaft, ein braunes Schild, Misha-Maya-Brücke, Länge 80 Meter und dasselbe noch einmal auf Urdu darunter geschrieben. Bereits am zweiten Tag ihrer Offensive Ende September sprengten Kämpfer der Taliban im Südwesten der Stadt die erst Ende 2011 mit deutschem Geld fertiggestellte Misha-Maya-Brücke über den Kunduz-Fluss, um so den Zugang für die afghanischen Sicherheitskräfte abzuschneiden. Luftaufnahmen der Bundeswehr zeigen, dass die Brücke nicht mehr passierbar ist. Der Übergang bei der Ortschaft Ramat Bai ist nach dem deutschen Hauptfeldwebel Micha Meyer benannt, der im August 2008 an der Furt des Flusses bei einem Sprengstoffangriff getötet worden war. Der Bau der rund 7 Millionen Euro teuren Brücke als sichtbares Zeichen der Verbundenheit des afghanischen und deutschen Volkes dauerte gut 2 Jahre. Angriffe und eine Entführung von Arbeitern verzögerten die Fertigstellung. Ende 2013 zog die Bundeswehr aus Kunduz ab. Thema Geheimdienste. Die Bundesanwaltschaft hat nach Spiegelinformationen ein weiteres Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit den Spionageaktivitäten des amerikanischen Geheimdienstes NSA und seines britischen Wurmfortsatzes GCHQ eingeleitet. Hintergrund ist der Spähangriff auf eine Referatsleiterin des Bundeskanzleramts. Auf ihrem privaten Laptop war 2014 die Spähsoftware Regin entdeckt worden. Dieser besonders fiese, leistungsfähige Trojaner nistet sich auf den Rechnern von Zielpersonen ein. Dort kann er dann heimlich den kompletten Datenverkehr überwachen und an seine Auftraggeber, also die Amis und die Briten, senden. Zwar richtet sich das Verfahren wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit gegen Unbekannt, wie immer, doch besteht in Fachkreisen natürlich kein Zweifel daran, dass Regin der NSA oder dem GCHQ zugeordnet werden kann. Aber Achtung, man freue sich nicht über solche Meldungen, denn da wird nichts passieren. Nach den inzwischen eingestellten Ermittlungen um die Lauschattacke auf das Handy von Bundeskanzlerin Angela Merkel ist dies erst das zweite Verfahren in Deutschland im Zusammenhang mit der NSA-Affäre. Das große Thema dieser Woche ist natürlich die rechte Gewalt in Deutschland. Da kommt es mittlerweile wieder zu massenhaften Protesten von rechtsgerichteten und natürlich ausländerfeindlichen Deutschen auf den Straßen gegen die drohende Überfremdung, wie sie sagen. Hassparolen auf der Straße, Drohungen im Internet und sogar Anschläge auf Politiker. Eine von rechten Vordenkern seit Jahren vorbereitete Saat geht nun auf. Staat und Gesellschaft brauchen eine neue Antwort auf die rechte Wutwelle. Seit dem Messeattentat auf die neue Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, einen Tag vor ihrer Wahl, ist das Lebensgefühl in Deutschland gestört. Landrat Pieper überlegt, ob er dem Rat der Polizei folgen und eine Schutzweste tragen soll. Man blickt in diesen Tagen auf eine enthemmte Republik, sagt der Spiegel, auf Bilder der Verrohung, die man lange nicht mehr sah. Hört Töne des Primitiven, von denen man kaum ahnte, dass sie existieren. Die blutige Messerattacke in Köln, der Galgen in Dresden, das Schlampe- und Fotze-Gebrüll einer Bürgerin aus Heidenau, als die Kanzlerin zu Besuch war. die Schilder zum einjährigen Geburtstag von Pegida, auf denen die Feinde des deutschen Volkes benannt werden, Merkel, Gabriel und deren Helfershelfer, die Fäkal- und Nazi-Entgleisungen des Autors Akif Pirinci und sein Satz, die KZs sind ja leider derzeit außer Betrieb. Die Zahl der Angriffe auf Flüchtlingsheime hat sich in den ersten drei Quartalen dieses Jahres im Vergleich zum gesamten Vorjahr mehr als verdoppelt. Und nun richtet sich der Hass zunehmend auch gegen jene, die als Politiker Verantwortung tragen für das, was viele als Chaos empfinden. Tausende Hass-E-Mails gehen jede Woche in die CDU-Zentrale in Berlin ein. Vor allem Angela Merkel ist das Ziel der Attacken, die Schöpferin des Wir-schaffen-das-Mandats. Bei der SPD ist es Generalsekretärin Yasmin Fahimi, deren Vater aus Iran stammt. Öffnet die Türen der Duschen, bestellt das Gas, heizt die Öfen an. Sie werden gebraucht, schrieb ihr neulich anonym ein Bürger. Der Hass ist vielfältig, er äußert sich auf der Straße und im Internet. Mal laut, mal findet er nur in den Köpfen statt. Er kommt in allen Schichten und Milieus vor. Der Bielefelder Sozialpsychologe Andreas Zick sagt, nach seinen Studien teilten in manchen Bereichen fast die Hälfte der Deutschen Menschen feindliche Ansichten. Er spricht von einer Normverschiebung, die schwer in den Griff zu kriegen ist. Der Spiegel schreibt hierzu weiter, die Politik braucht eine Antwort auf die Frage, wie sie mit derartigem Hass umgehen soll. Die Suche nach Dialog und Kompromissen, eigentlich ein Vorzug deutscher Konfliktkultur, funktioniert derzeit nicht mehr richtig. Menschen, die so hysterisch hassen, sind dafür kaum erreichbar. Eine entschiedene Haltung brauchen auch die Sicherheitsbehörden. Sind sie wieder einmal zu träge in der konsequenten Beobachtung und Verfolgung dieser radikalen Szene? Pegida wird in den meisten Bundesländern nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Polizei und Staatsanwaltschaften könnten Hetzer energischer verfolgen, meint der Spiegel. Der lasche Umgang der Verfassungsschutzbehörden gegenüber der rechtsradikalen Szene ist ja in Deutschland sprichwörtlich. Es heißt auch immer, sie sind auf dem rechten Auge blind und das ist wirklich so. Im Fall des Kölner Attentäters Frank S. hatten die Behörden keine Hinweise auf die geplante Tat. Achtung, obwohl der 44-jährige langzeitarbeitslose Maler und Lackierer aus dem Stadtteil Nippes schon früh mit Nazi-Ideologie sympathisierte. Bereits mit 18 Jahren war er im rechten Milieu Bonns unterwegs. 1993 tauchte er bei einem Rudolf-Hess-Gedenkmarsch in Fulda auf. 1994 beim verhinderten Versuch, einen solchen Marsch zum Todestag des Hitler-Stellvertreters in Luxemburg abzuhalten. In den Akten des Verfassungsschutzes taucht er als Kontaktmann des V-Mannes Norbert W. auf. Aha, hier haben wir also wieder eine Verbindung zwischen Geheimdienst und Neonazis. W. war Landesgeschäftsführer der Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei. Ab 1955 fiel Frank S. durch Gewalttaten auf. Er verprügelte einen Mann, der rote Schnürsenkel trug, weil er diesen für einen Antifa-Aktivisten hielt. Bei einer Prügelei in einer Disco schlug er mit einer Bierflasche zu. Bis 1998 wurde er zweimal wegen Körperverletzung verurteilt, einmal wegen räuberischer Erpressung. Mehrere Jahre verbrachte er im Gefängnis. So ein Typ, den kann man leider nicht fassen, nicht beobachten und man kommt ja nie im Leben darauf, dass der irgendwann einmal aktiv werden könnte gegen eine Politikerin, die allgemein als Hassobjekt von den Rechten dargestellt wird. Barcelona Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Ja, kommen wir zu zwei Meldungen aus der Stadt Barcelona. Barcelona News, könnte man die jetzt mal neudeutsch nennen. Achtung, ein Erdbeben von 4,3 Grad auf der Richterskala durchlief Girona und Barcelona mit Epizentrum in Rosas, das ist im Alt Empordà hier an der Küste, im Morgengrauen des vergangenen Donnerstags. Andere Erdbeben-Experten haben das Epizentrum in La Scala in Girona angesiedelt. Das Beben war an manchen Stellen deutlich zu spüren, sowohl hier in der Stadt und besonders in Girona. Doch gab es bisher keine großen Schadensmeldungen an Leib und am Eigentum bzw. an Sachen. Zweite Meldung unserer Barcelona-Nachrichten ist ein sogenannter Schlag der autonomischen katalanischen Polizei gegen junge Leute, die anders sind. Als sogenannten Schlag gegen den anarchistischen Terrorismus, so sagen die pompös, versuchen die katalanische Landesregierung und die von ihnen gelenkten Massenmedien die Operation Pandora zu verkaufen. Am Mittwoch drangen Kommandos schwer bewaffneter Spezialeinheiten der sogenannten Mossos d'Esquadra, der katalanischen autonomen Polizei, in Barcelona und Manresa in Stadtteilzentren und Privatwohnungen ein und verhafteten ein Dutzend Personen. Ihnen wird vorgeworfen, eine terroristische Vereinigung zu bilden und Brandanschläge gegen Banken verübt zu haben. Es kam vor Ort zu spontanen Protesten von Freunden und Angehörigen der Verhafteten. Der Hintergrund der Polizeioperation ist folgender. Bereits vor Jahren haben die Staatssicherheitsorgane linke Anarchisten ins Visier genommen, nachdem die Proteste gegen die legalisierte Kriminalität der Banken sich nicht nur auf friedliche Proteste beschränkten. Es kam zu Kokeleien in Bankfilialen und an Geldautomaten. Nun, im Moment der Verhandlungen mit der linken KUP, scheint die rechte Katalanistenfraktion um Präsident Artur Mas einmal zeigen zu wollen, wie sie letzten Endes mit dem linksalternativen Umfeld umgeht, wenn ihre Privilegien in Frage gestellt sind. Die linke KUP brachte am gleichen Tag in einer Dringlichkeitssitzung ihren Protest zum Ausdruck. Die Polizeioperation richte sich gegen die Volksbewegung in diesem Land. Schauen wir mal in die Presse, im Internet. Was gibt es da heute? Werfen wir einen Blick in den Spiegel. Der Spiegel kommt mit einer schrecklichen Meldung, direkt mit einem Absturz. Russisches Flugzeug mit 224 Insassen ist im Sinai abgestürzt. Das ist die erste Meldung. Vielleicht wird irgendwann auch noch rauskommen, dass es abgeschossen wurde. Man sieht hier die Landkarte. Vermuteter Absturzort ist also nördlich von Sharm al-Sheikh, genau an der Grenze zu Israel und Jordanien, also auf ägyptischem Gebiet. Da kann man nun wirklich mit allem rechnen. Dann gibt es die Meldung vom Grab in der Gartenlaube. Der gewaltsame Tod der jungen Elias und Mohammed erschüttert Deutschland. Die Ermittler kamen dem Täter erst spät auf die Spur, wohl auch, weil der Mann so unscheinbar war. Dazu gibt es ein Video auf Spiegel TV, das wollen wir uns einmal kurz anschauen. Weil dieser Entführungsfall ist natürlich eine harte Geschichte. In dieser Kleingartenanlage bei Luckenwalde in Brandenburg hatte der Tatverdächtige Silvio S. nach eigener Aussage die Leiche des 6-jährigen Elias aus Potsdam vergraben. Entsetzen bei den Anwohnern. Schlimm ist es. Schlimm, ganz schlimm. Aber ich denke mal, für die Eltern würde es gut sein, dass die jetzt wissen, woran sie sind, was los ist. Die ganze Zeit wisst ihr ja nicht, was nun ist, ob dein Kind noch lebt oder nicht. Jetzt ist es leider so traurig, jetzt kommt die Wahrheit ans Licht anscheinend. Der mutmaßliche Doppelmörder hatte gegenüber der Polizei genaue Angaben zum Versteck der Leiche gemacht. Er hat mitgeteilt, dass das Kind vergraben an einem Ort liegt. Er hat eine Skizze angegeben. Dort befindet sich zurzeit die Kriminaltechnik. Der 32 Jahre alte Mann aus Südbrandenburg hatte zuvor im Fall des entführten Flüchtlingsjungen Mohammed aus Berlin gestanden, den 4-Jährigen sexuell missbraucht und erwürgt zu haben. Ja, das ist natürlich eine grausame Realität, die auch stattfindet im Chaos der ganzen Willkommens- und Hasskultur, die sich im Moment da vermischt in Deutschland. Da geschehen leider auch solche krankhaften, brutalen Verbrechen. Dann gibt es immer wieder Meldungen über die sinkenden Flüchtlingsboote. Man kann es schon fast gar nicht mehr ertragen. So viel Grausamkeit, so viel Elend, so viel Tod. Man sieht wieder kenternde Boote mit Flüchtlingen nur wenige Kilometer vor den griechischen Inseln in der Ägäis oder von den türkischen Küsten gibt es täglich Unglücke. Täglich wird berichtet von Booten, die kentern und von Leichen, die aus dem Wasser gezogen werden. So viel Raum hat man gar nicht in einer Sendung, um das alles überhaupt auch nur annähernd zu dokumentieren, beziehungsweise auch zu beklagen und anzuprangern. Escoltant Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Thank you.

Schönes Lied von Gene Steam, Berliner Meer. Auf meinem Geschichtskalender, Hardenberg Geschichtskalender, habe ich gerade das Blatt abgerissen, 24.25. Das war letzte Woche, aber ich war eine Woche im Rückstand. Und hier habe ich die Meldung vom 25.10.1983. Da gab es einen Auftritt von Udo Lindenberg in Ost-Berlin. Man sieht die Bühne, Lindenberg mit seiner Band. Da war er noch jung und schön, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest jung. Eine riesige Friedenstaube für den Frieden, hieß das Konzert. 8 Jahre hatte Panikrocker Udo Lindenberg gekämpft, bis er am 25. Oktober 1983 im Rahmen der FDJ-Manifestation für den Frieden der Welt weg mit dem NATO-Raketenbeschluss in der DDR auftreten durfte. Im Publikum saßen allerdings nur ausgewählte FDJ-Mitglieder. Damit es nicht etwa zu spontanen Protesten kam oder zu irgendwelchen als nicht sozialistisch definierten Sympathiekundgebungen mit dem Westrocker. Hören wir in das Konzert mal kurz rein. Mädchen aus Ost-Berlin, Udo Lindenberg. Der Nachteil von YouTube, hier muss man immer warten und, wie die Spanier sagen, tragarse la propaganda. Man muss hier die Propaganda runterschlucken. Aber los geht's. Liebe Leute, bei diesen Konzerten, ne, merke ich, das ist geil, dass sie so eine tolle Band auf der Bühne haben und dass der Sänger auch ein bisschen talentiert singen kann. Aber es ist echt eine große Feier. Und die vielen Freunde, die wir treffen, die vielen Hunderttausende, Freunde, die wir treffen, die feiern auch sich selber, auch ihre eigenen Songs, auch ihre eigene Biografie, die eigene Geschichte, weil wir waren noch immer dabei, schon vor 30 Jahren und so, jedenfalls einige von uns, bis auf die ganz Kleinen. Viele haben noch so viele Dinger mit den Songs in den Ohren auch durchgemacht, zum Beispiel Ost-Berlin, der ganze Scheiß mit Ost-Berlin. Ich ging darüber. Ich wollte mal ein bisschen gucken, wollte mal Bert Brecht besuchen, war ein bisschen spät dran, leider. Wollte ein bisschen gucken, verlieb ich mich in das Mädchen, sagt sie, Tagesschein. Da steht eine scheiß Mauer da. Ich sag, weg mit dem Schrott. Habe ich gedacht, Oskar Matzerath, der könnte doch jetzt hier vielleicht mal die Mauer schnell wegsingen. Weißt du, Oskar Matzerath, Blechtrommler, ne? Hat aber nicht funktioniert. Hat ein bisschen gedauert, bis die Mauer dann endlich weg war. Und Honey musste die große Indianerfeder drankriegen und ansonsten einen ordentlichen Arschtritt. Und wir wollen, dass wir zusammenkommen. Stark wie zwei, im Westen und im Osten, dass wir stark wie zwei werden und ganz viele tolle Dinger zusammen durchziehen. Und viele Mädchen aus Ost-Berlin sind ja heute Abend auch hier, ne? Mädchen aus Ost-Berlin, ja. Und mit der Sehnsucht in der Tasche hat es denn gedauert noch und gedauert. Übermorgen vor 25 Jahren hatten wir diesen Auftritt, an den sich einige von euch noch erinnern werden. Im Palast der Republik. Da hieß es ja, jetzt kommt die Öffnung. Und dann mussten wir doch noch ganz lange warten. Aber jetzt bist du ja da. Stell dir vor, du kommst nach Ost-Berlin und da triffst du ein ganz heißes Mädchen. So ein ganz heißes Mädchen aus Pankow und du findest sie sehr bedeutend. Und sieh dich auch. Dann ist es auch schon so weit. Ihr spürt, dass ihr gerne zusammen seid. und ihr träumt von einem Rockfestival auf dem Alexanderplatz mit dem Panikorchester und einer Band aus Moskau. Ja, das war am 25.10.1983. Übrigens, das, was ihr gerade hört, ist nicht aus diesem Konzert, sondern aus einem späteren Revival-Konzert von 2008. Das heißt, die Technik klingt viel besser als vor über 30 Jahren. Gut, also, auch wenn der kleine Udo Anfang des Jahres mit seinem Lied »Wir sprechen über das Jahr 1983, Sonderzug nach Pankow« für erheblichen Ärger bei den SED-Genossen gesorgt hatte, war er für die DDR-Oberen interessant geworden, da er inzwischen zu den prominentesten Gesichtern der westdeutschen Friedensbewegung avanciert war. Mit Egon Krenz, der öffentlich kundtat, dass uns alle willkommen sind, die sich gegen amerikanische Raketen einsetzen, regelte Lindenberg die Modalitäten. Krenz sicherte ihm sogar vertraglich eine DDR-Tournee zu. So durfte Udo 4 Lieder singen. Auf Mädchen aus Ost-Berlin und Sonderzug nach Pankow verzichtete er freiwillig. Am Ende seines Auftritts verkündete er jedoch: In der BRD und in der DDR, nirgendwo wollen wir auch nur eine Rakete sehen, keine Pershing und keine SS-20. Dieser Verweis auf die sowjetischen Mittelstreckenraketen verärgerte die SED-Genossen derart, dass sie Lindenbergs DDR-Tournee absagten. Und vielleicht geht's auch irgendwann mal ohne mehr Verein. Da muss er doch auf die Dauer was zu machen sein. Yeah. Das nun bald in Ordnung bringen, denn wir wollen doch einfach nur zusammen sein. Vielleicht auch mal etwas enger, vielleicht auch mal etwas länger. Wir wollen doch einfach nur zusammen sein. Jo, Udo Lindenberg, wir wollten doch einfach nur etwas zusammen sein. Es sind 7 Kilometer von daheim bis nach Golo. Und Eltern, jeden Abend, Jimmy kennt das nur so. An der Hand der großen Schwester, sie kann selber laufen gern nach Golo. Nach Golo. Serena. Vale, bis nach Kitzkow, liegen Felder nur noch wach, Velo sind für manche Mädchen mit Machete Kinder wach. Jetzt zu pflanzen, jetzt zu sehr, hat der Joseph Kony selbst um was sagt. Durchgeknallte Killerhorne, ja, denn sie schob an Gewalt, bei Gewalt, breite Morde und entführen nach für nach. Wenn's die Nippeskulu schaffen, um zu schlafen, wo Soldaten bewahren. Doch der finster Bank die Trommel mit dem Kofeld. Es ist so in ihr, Skulu, da dachte ich, ich zu mir sprich. Wie sind sie offens in der Dämmung? Wie die Nacht geht, Jimmy, sind ich isch. Und mich an Skulu. Letzte Viertelstunde im Niemandsland. Thema Zeitgeschichte. Das Todesspiel von Kiew ging in die Geschichte des Fußballs ein. Die Mannschaft einer Kiewer Brotfabrik gewann im August 1942 gegen eine deutsche Flak-Elf, obwohl sie für diesen Fall mit dem Tod bedroht worden war. Die Deutschen erschossen die ukrainischen Spieler gleich nach dem Spiel. Soweit die Legende. In der Sowjetunion wurde die Geschichte vom heldenhaften Kampf der ukrainischen Spieler gegen die faschistischen Besatzer ein Teil des kollektiven Gedächtnisses. Und in Westeuropa wurde sie geglaubt, auch wenn es seit langem Belege dafür gibt, dass es nicht so gewesen ist. Oft genug abgeschrieben werden die Mythen des Fußballs schließlich für wahr gehalten, selbst wenn sie noch so schwach begründet sind, schreibt der Sporthistoriker Marquard Herzog in einem neuen Sammelband, der die Geschichte des Fußballs in Europa während des Zweiten Weltkriegs beleuchtet. Das Todesspiel hat wirklich stattgefunden. Am 9. August 1942 vor 2000 Zuschauern im Kiewer Zenit-Stadion. Es endete 5:3 für die Ukrainer. Aber Achtung, alle Spieler überlebten diesen Tag. Ein Foto zeigt die Spieler beider Mannschaften friedlich vereint. Fußball, so Herzog, schuf damals einen gewissen Rückzug und Freiraum. Er bewahrte sich auch in der Schreckenszeit des Nationalsozialismus eine gewisse Autonomie. Einige der Ukrainer, die beim Todesspiel dabei waren, kamen später aus anderen Gründen in ein Konzentrationslager und wurden dort umgebracht. Marquard Herzog, Fabian Brandy, das sind die Herausgeber, Europäischer Fußball im Zweiten Weltkrieg, erschienen im Kohlhammer Verlag Stuttgart, 424 Seiten. Здравствуйте, дорогие слушатели. Это радиопрограмма Niemands Land. И я, Яна, из России, из Ростова-на-Дону. Zum Schluss noch kurz das Thema Kino. Da gibt es zwei Filme, die ich kurz ankündigen bzw. vorstellen möchte. Eine neue Macbeth-Verfilmung ist da. Macbeth, das vielleicht größte Shakespeare-Drama. Der Königsmörder und seine machtgierige Frau. Kaum ein Werk fasziniert seit Jahrhunderten, so wie Shakespeares Tragödie vom Aufstieg und Fall Macbeths. In einer aufregenden und bildgewaltigen Neuinterpretation des Shakespeare-Klassikers brillieren Michael Fassbinder und Oscar-Preisträgerin Marion Cotillard in den Rollen des wohlberühmtesten Tyrannenpaar der Weltliteratur. Schottland im Mittelalter. Nach einer siegreichen Schlacht beginnt der Aufstieg des machthungrigen Macbeth, gespielt hier von Michael Fassbinder. Verführt von einer mysteriösen Prophezeiung und angetrieben von seiner ehrgeizigen Frau, wie gerade gesagt, Marion Cotillard, ermordet er seinen König, David Thewlis, um selbst den Thron zu besteigen. Sogar seinen Freund Banquo, dargestellt von Paddy Considine, lässt er beseitigen. Als sich Duncans Sohn Malcolm, Jack Raynor, mit Macbeth größtem Widersacher Macduff, Sean Harris, verbündet, wendet sich das Blatt. Ist jetzt an diesem Wochenende in den Kinos angelaufen in Deutschland. Und die Fachpresse ist hoch des Lobes. Einen zweiten Film, den ich kurz vorstellen möchte, der heißt Im Sommer wohnt er unten. Von Poolparty keine Spur. In Tom Sommerlattes Debütfilm Im Sommer wohnt er unten müssen sich zwei ungleiche Brüder unerwartet ein Ferienhaus teilen. Wir hören mal in den Trailer rein. Vielleicht weckt der Trailer das Interesse meiner Hörerinnen und Hörer. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Was denn? Das ist mein Zimmer. Es gibt doch genug andere. Ja, warum bist du dann in meinem? Ja, ganz einfach, weil es da im Winter am wärmsten ist. Ja, zum Glück ist ja wieder Sommer. Komm schon, David, das ist jetzt echt stressig. Mattes und David sind Brüder und könnten unterschiedlicher nicht sein. Mattes führte bislang ein entspanntes Leben im Ferienhaus seiner Eltern in Frankreich, samt Freundin Camille und deren Sohn. Bis sein Bruder mit seiner Frau früher als geplant eintrifft und die sommerliche Idylle stört. Der Rasen könnte mal wieder gemäht werden. Wenn er hier ohne Bescheid zu geben eine Woche früher kommt. Am besten hält man den Rasen immer in gutem Zustand, dann gibt es auch keine Überraschung. Das Zusammentreffen der ungleichen Brüder samt Anhang birgt viel Stoff für Stress, Konflikte und Eifersüchteleien. Wir spinnen doch. Wir sind halt noch ganz schön verliebt. Wir sind vor allen Dingen ganz schön bescheuert. Schatzi. Komm, lass uns zum Strand. Ist es dafür nicht ein bisschen spät? Nur ganz kurz, sonst bringe ich hier noch jemanden um. Vergiss nicht, den Rasen zu mähen. Jungregisseur Tom Sommerlatte beweist in seinem Debüt ein erstaunliches Händchen für Timing. In den jeweils richtigen Momenten weiß er, das Tempo herauszunehmen oder wieder anzuziehen. What's your problem? Kannst du dir mal sagen, dass sie ihre Klappe halten sollen? Ich bin hier im Urlaub. Bei allen Beziehungsnöten ist der Film Im Sommer wohnt er unten letztlich vor allem eins. Ein milder Blick auf das besondere Verhältnis zwischen Geschwistern. Fringst Wortstreffen mit Singekumpels und dem Mammutfleisch Lambrusco. der Plastiktüte und sing ein paar Klamotten, steh die Dusche. Ja, der Jupp trägt grad in See und er nimmt dich mit, jedenfalls mittleren, und er verzählt sich froh. Im Programm steht Weltreis, wie jeden Tag verzählt, was dem wo passiert ist. Kokosnuss und Backeis und wie über der Äquator balanciert ist. Oder überhaupt die tausend Frauen, die er kann. Und die Messerstecherei sieht in der Dume fällt an sich erreicht an. Und jetzt in Kathmandu, wo mit zwei Yetis Skat geklaut wird. Wurde manche näher blass von dem, was unsere Jupp auch geistig alles drauf wird. Und an die Wahnsinns-Zigars Robinson, den Singer in der Welt, ja, als ob sich selbst gestellt, ey Mann, wer kann das schon? Jupp verzählt vom Joltrausch und wie Zwist gedanzt hat mit einer Cobra. Von einem karierten Zebra, der blonde Fee aus Peking namens Lola. Nur von Stalingrad verzählte nie, wo lebt der Stalingrad? In welchem Land ist das? Stalingrad, packe nie. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich noch einen Film vorstellen, der heißt Unser letzter Sommer, des polnischen Regisseurs Michael Rogalski. Ist so etwas wie Normalität in Kriegszeiten möglich, fragt sich da der Regisseur, oder erlaubt. Unser letzter Sommer also, der Historien- und Coming-of-Age-Film zugleich ist, von Regisseur Michael Rogalski, beschäftigt sich mit dieser Frage. Er handelt von der Begegnung dreier Jugendlicher im Sommer 1943 im Osten Polens vor der Kulisse des Zweiten Weltkriegs. Das ist eine außerordentliche Situation. Die Begegnung der Jugendlichen indessen ist arglos und pur, deswegen freilich nicht unkompliziert, was wohl auch jeder bestätigen kann, der mal weder Kind noch Erwachsener gewesen ist. Da ist der junge deutsche Soldat Guido, dargestellt von Jonas Ney, kaum 17 Jahre alt, den man zum Gendarmerieposten Wroblew abkommandiert hat, sowie der ebenfalls 17-jährige Romek, Filip Piotrowicz, ein Heizer bei der hiesigen Eisenbahn, und Franka Ursula Boguka, ein Mädchen aus dem Dorf, das Romeks Schwarm ist. Der Zufall will es, dass sich ihre Wege kreuzen. Ich verabschiede mich und wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein wunderschönes Wochenende. Meine Damen und Herren, machen Sie es gut, werden Sie glücklich und viel Spaß. Hören Sie weiter Kontrabanda FM 91.4. Tschüss, Agur. So, Leutnant, Gendarmerieabteilung 1, vollständig zum Appell angetreten. So, Leutnant, der Liebe. Ho, ho, ho. Wird wieder ein Küken für dich, hä? Nein. Kann ich mithören? Nur tanzen. Brauchst keine Angst haben.